Ich habe gleich noch ein Lied, spiele ich euch gleich mal vor. Das heißt dann Schrei nach Seife, das spiele ich nachher aber. Das ist auch die Uraufführung, weil da habe ich noch nirgends gespielt. Aber erst will ich ein Lied spielen von einem verstorbenen Kameraden, der ist am 24. September 1993 ist er von uns gegangen, ein Stuart. Das Lied heißt Tomorrow Belongs to Me, ist einer meiner Lieblingslieder von den Screwdriver. Ich glaube, jeder kennt das Lied und jeder kann da mitsingen. Ich muss Text ablesen. The sun over Mater is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather to greet the storm. Tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs to me. The branch and the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere the glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs to me. Treadle is clothing his eyes. The brass ends and braces to be. But soon say a whisper, arise. Tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs to me. Now fatherland, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come and the world is mine. Tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs. Tomorrow belongs. Tomorrow belongs to me.